Nummer 13. Guten Tag, hier ist Lange. Ich bin krank und kann heute nicht zu unserem Treffen kommen. Ich bin bis Freitag krankgeschrieben. Geht es auch nächste Woche Mittwoch um 15.30 Uhr? Bis dahin bin ich wieder gesund. Ich rufe Sie morgen noch einmal an. Guten Tag, hier ist Lange. Ich bin krank und kann heute nicht zu unserem Treffen kommen. Ich bin bis Freitag krankgeschrieben. Geht es auch nächste Woche Mittwoch um 15.30 Uhr? Bis dahin bin ich wieder gesund. Ich rufe Sie morgen noch einmal an.